بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir haben bereits in der letzten Predigt über die Auferstehung geredet. Und wir haben jetzt gesehen, dass alle aus ihren Gräbern herauskommen werden. Die gesamte Menschheit, angefangen bei Adam a.s. bis zum Letzten, der noch auf dieser Erde leben wird, alle werden aus ihren Gräbern herauskommen. Und alle werden sich aufmachen hin zum Versammlungsort. Aber wir haben gesehen, dass nicht alle gleich sein werden am Tag der Auferstehung. All diejenigen, die aus ihren Gräbern herauskommen werden, die werden nicht alle gleich sein. Ihr Zustand, ihre Lage, sie wird nicht gleich sein. Sondern hier wird sich schon zeigen und hier wird schon zu erkennen sein, wer auf eine Sünde gestorben ist und wer im Gehorsam Allahs gestorben ist, mit einer guten Tat gestorben ist. Weil derjenige, der mit einer Sünde gestorben ist, er wird genauso auferweckt werden mit dieser Sünde. Und er wird den Erhabenen Allah mit dieser Sünde dann begegnen. Und derjenige, der gestorben ist, während er gehorsam war gegenüber den Erhabenen Allah, so wird dieser auch am Tag der Auferstehung auferweckt, während er immer noch im Gehorsam Allahs ist. Weil der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, er sagte, so wie es bei Muslim verzeichnet ist, jeder Diener wird so auferweckt, wie er starb. Jeder Diener wird so oft erweckt, wie er starb. Deswegen sollte jeder von uns darauf achten, sich stets im Gehorsam Allahs zu befinden, damit, wenn der Todesengel ihn aufsucht, er ihn nicht auffindet, während er eine Sünde begeht und dann seine Seele nimmt. Und deswegen sagte auch Ibn Kathir diese weisen Worte, er sagte, der Erhabene Allah machte es zur Regel, dass derjenige, der sein Leben mit etwas Bestimmtem verbracht hat, er mit dieser Sache sterben wird. Und wer mit etwas Bestimmtem gestorben ist, er wird mit dieser auferstehen und wird auferweckt mit dieser Sache. Und wir haben auch bereits in der letzten Woche gesehen, dass der Erste, bei dem die Erde gespalten wird, sodass er aus seinem Grab herauskommen wird, wird der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sein. Er wird der Erste sein, der aus seinem Grab herauskommen wird. So wie es bei Muslim verzeichnet ist, wo der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, ich bin der Gebieter aller Kinder Adams am jüngsten Tag, der Erste, dessen Grab geöffnet wird, der Erste Fürbittende und der Erste, dessen Fürbitte angenommen wird. Und wenn dann alle aus ihren Gräbern herausgekommen sind, am Tag der Auferstehung, was ist denn die nächste Phase? Weil jetzt kommt eine Phase nach der anderen. Von einer gewaltigen Phase geht es zur nächsten. Und niemand weiß, wo er letztendlich hinkommen wird. Ob ins Paradies oder ins Höllenfeuer. Aber zuerst wird jeder von uns all diese Phasen durchmachen müssen, gleichzeitig Angst haben, wohin wird diese Reise hingehen. Und deswegen wird die nächste Phase nach der Auferstehung die Versammlung sein. Die gesamte Menschheit wird an einem bestimmten Ort versammelt sein, darauf wartend, dass der Erhabene Allah kommt und jeden Einzelnen zur Rechenschaft zieht. Und deswegen wird auch dies unsere heutige Predigt sein. Und die erste Frage, die wir uns stellen werden, Sie lautet, wie sieht diese Art aus? Ist diese Erde, auf der wir dann sein werden, so wie wir sie jetzt kennen, mit ihren Bäumen, mit ihren Pflanzen, mit ihren Flüssen, oder ist dieser Ort ein anderer Ort, den wir nicht kennen? Und zweifellos wird dieser Ort am Tag der Auferstehung, wo die gesamte Menschheit versammelt sein wird, ein anderer Ort sein. Er wird nicht gleich aussehen wie die Erde, so wie wir sie jetzt kennen. Warum? Weil der Erhabene Allah im Koran gesagt hat, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. An dem Tag, da die Erde zu einer anderen Erde verändert werden wird und ebenso die Himmel und da sie vor Allah erscheinen werden, dem einen, dem Allbezwinger. Genauso wie die Zeit dort nicht dieselbe Zeit wird wie jetzt und nicht dieselbe Zeit sein wird, so wie wir sie jetzt kennen, so wird auch genauso die Erde dann am Tag der Auferstehung nicht so sein, wie wir sie jetzt kennen. Und auch genauso die Himmel, die werden nicht so sein, der Himmel wird nicht so sein, wie wir ihn jetzt kennen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er beschrieb diesen Versammlungsort detailliert, sodass jeder sich ungefähr vorstellen kann, wie dieser Ort sein wird, wo die gesamte Menschheit versammelt sein wird. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, die Menschen werden am Tag der Auferstehung auf einem weißen, staubigen Boden versammelt, der wie die Oberfläche des weißen Mehls aussieht. Darauf findet keiner ein Orientierungsmerkmal für sich. Der Prophet beschrieb, dass diese Erde weiß sein wird, so wie eine Oberfläche auf einem Brot, was mit Mehl gebacken wurde, ein Mehl, was rein ist, richtig weiß, so wird diese Erde sein. Und sie wird flach sein. Und niemand wird auf diesem Ort einen Orientierungspunkt haben. Das soll heißen, weder einen Baum wirst du dort sehen, noch einen Fluss, noch einen Feld, noch irgendwelche Bauten, nicht. Eine Ebene, die weiß ist. Eine Ebene, die vorher noch nie einer betreten hat. So wird dieser Versammlungsort sein. Und die nächste Frage, die wir uns jetzt stellen werden, wie werden die Menschen, die gesamte Menschheit zu diesem Ort kommen? Weil ihr wisst, dass wir alle aus unseren Gräbern herauskommen werden. Und jeder von uns wird sich aufmachen zu diesem Ort. Und wenn wir dann aus unseren Gräbern herauskommen, so sind wir alle nackt, barfüßig. Und bei den Männern wird das so sein, dass sie unbeschnitten sein werden. So wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam dies gesagt hat und so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist. Er sagte, o ihr Menschen, ihr werdet vor Allah barfüßig, nackt und unbeschnitten versammelt. Und dann als Aisha radiallahu anha diese Worte hörte und sich geschämt hat, fragte sie den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam, o Gesandte Allah, Männer und Frauen sehen sich gegenseitig an. Daraufhin sagte der Gesandte Allah, o Aisha, das Ereignis wird gewaltiger sein, als dass sie sich gegenseitig ansehen. Wenn alle aus ihren Gräbern herausgekommen sind, wird sie nicht interessieren, wer nackt ist und wer nicht, weil jeder weiß, dass es jetzt um alles geht, sodass jeder um sich selbst kümmern wird und keinen anderen anschauen wird. Und ihr sollt auch wissen, dass an jenem Tag, wenn alle aus ihren Gräbern herauskommen werden, wird es für keinen eine Möglichkeit geben, sich zurückzuziehen oder sich zu verstecken oder nach einer Ausrede zu suchen, um da nicht in den Versammlungsort zu gehen. Sondern alle werden versammelt sein. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß sogar die Anzahl der Menschheit seit Adam a.s. bis zum Letzten. Und er wird wissen und er weiß, dass alle vor ihm versammelt sein werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Niemand in den Himmeln und auf der Erde wird zum Al-Abama anders denn als Diener kommen können. Er hat sie erfasst und sie genau gezählt. Und sie alle werden zu ihm am Tag der Auferstehung einzeln kommen. Die gesamte Menschheit wird dort versammelt sein. Aber jeder einzelne von ihnen wird dann letztendlich vor dem erhabenen Allah stehen und er wird ihn zur Rechenschaft ziehen. Wenn dann alle aus ihren Gräbern herausgekommen sind, werden sie einen Engel vorfinden, der sie rufen wird, um ihnen den Ort zu zeigen, wo sie hingehen sollen. Und sie werden ihm alle folgen. Und es wird auch so sein, dass niemand sich weder nach rechts oder nach links drehen wird oder wenden wird, sondern alle werden diesem einen Engel folgen. Und ihr müsst euch vorstellen, die gesamte Menschheit ist versammelt, die gesamte Menschheit. Und du wirst aber nichts hören. Alle werden still sein. Wenn überhaupt, wirst du leichtes Geflüster hören. Normalerweise 10, 20, 30 Leute, sobald sie in einem Ort sind, hörst du, wie laut es ist. Aber dort ist die gesamte Menschheit versammelt und du hörst nichts. Weil jeder Angst hat und jeder weiß, dass er jetzt gleich vor seinem Herrn stehen wird. Und jeder weiß, was er getan hat. Geschweige noch das, was er bereits schon längst vergessen hat. Aber der Habne Allah dies nicht vergessen hat und ihn diesbezüglich zur Rechenschaft ziehen wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. An jenem Tag folgen sie dem Rufer, diesem Engel, bei dem es nichts Krummes gibt. Die Stimmen senken sich in Demut vor dem Al-Abama, sodass du nichts hörst außer Flüstern. Das heißt, an jenem Tag wirst du nichts hören, und keiner wird sich trauen, etwas zu sagen, obwohl die gesamte Menschheit dort versammelt sein wird. Und damit auch jeder zu diesem Versammlungsort gehen wird, stellt Allah subhanahu wa ta'ala für jeden Einzelnen zwei Engel an seiner Seite, die ihn führen werden zu diesem Versammlungsort. Und die ihn dahin zerren werden. Für diejenigen, die nicht dahin gehen wollen. Jeder wird zwei Engel an seiner Seite haben, und sie werden ihn dort zu diesem Versammlungsort zerren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Und es wird die Trunkenheit des Todes mit der Wahrheit kommen. Das ist das, wovor du auszuweichen pflegtest. Und es wird ins Horn geblasen. Das ist der angedrohte Tag. Und jede Seele wird kommen und mit ihr ein Treiber und ein Zeuge. Und jede Seele wird kommen und mit ihr ein Treiber und ein Zeuge. Du warst dessen ja unachtsam, nun haben wir deine Decke von dir hinweggenommen, sodass dein Blick heute scharf ist. Heute wirst du verstehen, dass das, was dir zuvor angedroht wurde, die Wahrheit ist. Und jetzt wirst du auch deine Abrechnung kennenlernen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, so wie es bei Tirmidhi verzeichnet ist und von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, die Menschen werden am Tag der Auferstehung auf drei Art und Weisen zusammengetrieben werden. Am Tag der Auferstehung werden alle aus ihren Gräbern herauskommen werden. In der Lage, die wir bereits kennengelernt haben, wird nochmal eine Unterscheidung gemacht. Weil jetzt werden diejenigen, die sich abgemüht haben auf dem Weg Allahs, die Belohnung bekommen, von Anfang an schon. Ab dem Augenblick, wo sie sterben und dann aus ihren Gräbern herauskommen und sich aufmachen zum Versammlungsort, sie werden belohnt werden, von Anfang an schon. Weil sie sich auf diese Erde abgemüht haben und Angst hatten vor diesem einen Tag, sodass sie an diesem einen Tag dann Sicherheit bekommen werden, wenn die anderen ängstlich sind. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, dass es drei Gruppen geben wird, wenn sich die Menschen dann aufmachen werden zum Versammlungsort. Er sagt, die eine Gruppe wird zu Fuß gehen und die andere Gruppe wird reitend dorthin gehen, reitend, und die andere Gruppe auf ihren Gesichtern gehend. Und ein Mann fragte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, als er gehört hat, dass eine Gruppe von Menschen auf ihren Gesichtern gehen werden, konnte er sich das nicht vorstellen. Er fragte, oh Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam, wie werden die Menschen auf ihren Gesichtern gehen, zusammengetrieben werden? Und daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, ist nicht der sie auf ihren Beinen gehend machte, in der Lage, sie auf ihren Gesichtern gehend zu machen. Und Qatada, einer der Überlieferer dieses Hadith, sagte, doch gewiss, bei der Macht meines Herrn, und auch so, wir sagen genauso, doch gewiss bei der Macht unseres Herrn, er wird in der Lage sein, die Ungläubigen am Tag der Auferstehung auf ihren Gesichtern gehen zu lassen. Schau, drei Gruppen. Die einen werden sich aufmachen zu Fuß, zu diesem Versammlungsort. Die anderen werden dort reitend hingehen. Und die anderen, die Ungläubigen und diejenigen, die sich ihrem Herrn widersetzt haben, sie werden auf ihren Gesichtern gehen zu diesem Versammlungsort. Und deswegen fragen wir uns, wenn wir natürlich diesen Hadith hören, wer sind diese Glücklichen, die reiten dürfen? Auf ein Reittier, die keinen Schritt zu Fuß gehen werden. Von Anfang an bekommen sie diese Ehre. Sie brauchen nicht zu gehen, sich nicht abzumühen, weil das taten sie bereits auf der Erde. Aber wer sind diese? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدَا. An einem Tag, da wir die Gottesfürchtigen, an einem Tag, da wir die Gottesfürchtigen als eine geehrte Abordnung zum Al-Abama versammeln. Die Gottesfürchtigen, die auf dieser Erde ihren Herrn gefürchtet haben und den rechten Weg eingehalten haben, sie bekommen diese Ehre. Sobald sie aus ihren Gräbern herauskommen, werden die Engel sie empfangen und werden sie beruhigen und sie werden Reittiere vorfinden, die sie für sie vorbereitet haben. Reittiere des Jenseits. Nur Allah subhanahu wa ta'ala allein, der diese Reittiere erschaffen hat, weiß, wie wunderschön diese Reittiere sind. Und ihre Satteln werden Satteln aus Gold sein, vorbereitet für diese Gottesfürchtigen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Gewiss diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, und sich hierauf recht verhalten und den rechten Weg auch einhalten. Nicht nur mit dem Mund sagen, sie halten den rechten Weg auch ein. Was ist mit ihnen? Auf sie kommen die Engel herab. Wenn sie auch aus ihren Gräbern herauskommen, werden die Engel bereitstehen und sie beruhigen. Sie werden zu ihnen sagen, fürchtet euch nicht, seid nicht traurig und vernehmt die frohe Botschaft vom Paradiesgarten, der euch stets versprochen wurde. Jetzt bekommt ihr das, was euch bereits versprochen wurde. Und dann sehen sie diese Reittiere des Jenseits mit Satteln aus Gold. Und die Engel werden ihnen helfen, dass sie darauf steigen und dass sie dann zum Versammlungsort reiten werden, wenn andere dann zu Fuß gehen und andere, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, auf ihren Gesichtern. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدَا. An einem Tag, da wir die Gottesfürchtigen als eine geehrte Abordnung zum Al-Abama versammeln, reitend werden sie gehen, werden dort zu diesem Versammlungsort gehen. Und das sind diejenigen, die auf dieser Erde gottesfürchtig waren und auf dieser Erde den rechten Weg eingehalten haben und die den Tawhid umgesetzt haben. Auch wenn sie vielleicht auf dieser Erde arm waren, nichts hatten, Kein Fahrrad, kein Auto, kein Esel, nichts hatten die. Aber am jüngsten Tag, weil sie Allah so sehr gefürchtet haben, werden sie nicht einen Schritt zu Fuß gehen, sondern dort werden sie diese Ehre bekommen. Nicht die Könige, die Reichen oder sonst wer werden Anspruch darauf haben, auf diese Reittiere zu reiten, sondern diejenigen, die gottesfürchtig waren. Auch wenn sie einer der Ärmsten waren auf dieser Erde mit nichts und niemand hat die beachtet, nichts hatten die. Aber am jüngsten Tag erwarten sie die Engel und sie beruhigen sie und geben ihnen diese Reittiere. Und was für eine gewaltige Ehre ist das, zu einem Versammlungsort zu reiten, sehen, wie die anderen zu Fuß gehen und andere auf ihren Gesichtern. Und sie werden zu ihnen sagen, أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ. Die Engel sagen zu ihnen, um sie zu beruhigen, fürchtet euch nicht, seid nicht traurig und vernehmt die frohe Botschaft vom Paradiesgarten, der euch stets versprochen wurde. Und diese Gottesfürchtigen werden zu den Engeln sagen, wer seid ihr? Möge Allah auch euch mit froher Botschaft beglücken. Wer seid ihr? Er kam zu uns mit dieser frohen Botschaft, mit diesem Reittier. Daraufhin werden die Engel zu ihnen sagen, نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. Wir sind eure Beschützer im diesseitigen Leben und im Jenseits. Wir sind eure Beschützer. Wir waren es auch schon im diesseitigen Leben. Und auch jetzt sind wir weiterhin eure Beschützer. Ihr werdet darin haben, jetzt im Jenseits, ihr werdet darin haben, was eure Seelen begehren und ihr werdet darin haben, was ihr erbetet. Jetzt werdet ihr das bekommen, was ihr euch so sehr gewünscht habt und für das ihr so viel gekämpft habt und gelitten habt. Jetzt werdet ihr das bekommen, worauf ihr euch so sehr gefreut habt. Und das sind natürlich die Rechtschaffenen. Das sind diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala nahestehen. Die stets Angst hatten vor dem Erhaben Allah. Und die stets Angst hatten vor diesem einen Tag, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie zur Rechenschaft ziehen wird. Und dass er sie bestrafen wird. Deswegen hatten sie Angst davor gehabt. Und haben sich stets darum bemüht, den rechten Weg einzuhalten. Deswegen sagt auch Allah subhanahu wa ta'ala über die Muttaqin, über die Gottesfürchtigen, dass sie, die auf dieser Erde Angst hatten vor der Strafe Allahs und Angst hatten vor diesem Tag, aber dort an diesem Tag sie keine Angst haben werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, innal muttaqina fi maqamin amin. Gewiss, die Gottesfürchtigen befinden sich an sicherer Stätte. An diesem Tag, wo die Angst gewaltig sein wird, werden sie keine Angst haben. An dem Tag, wo die Leute ängstlich sein werden, werden sie beruhigt sein. Warum? Weil sie hier auf dieser Erde Angst hatten. Als andere getan haben, was sie wollten. Und du hast ihn ermahnt, aber er hat das auf die leichte Schulter genommen. Keine Angst hatte er vor dem Erhaben Allah. Dort wird er Angst haben, weil er jetzt weiß, wo es hingehen wird. Aber diejenigen, die hier Angst hatten und sich stets gefürchtet haben vor dem Erhaben Allah, sie werden am jüngsten Tag dann Sicherheit bekommen, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Sicherheit gewähren wird und die Engel sie beruhigen und ermutigen werden. Und deswegen sollte jeder von uns sich die Frage stellen, wenn doch Allah subhanahu wa ta'ala immer, wenn er diese Verse erwähnt hat, die Gottesfürchtigen angesprochen hat, wie kann ich zum Gottesfürchtigen werden? Was ist überhaupt Taqwa? Was ist überhaupt Gottesfurcht? Die Gelehrten, sie sagen, At-Taqwa, die Gottesfurcht bedeutet, dass du Allah gehorchst und dich ihm nicht widersetzt. Punkt 1. Dass du ihm gedenkst und ihn nicht vergisst. Und dass du ihm dankst und seine Gaben nicht leugnest. Und Gelehrte sagen unter anderem auch, At-Taqwa, die Gottesfurcht bedeutet, dass du Taten des Gehorsams zu Allah verrichtest, durch ein Licht Allahs geleitet, hoffend auf die Belohnung Allahs. Und dass du Taten des Widersetzens zu Allah unterlässt, durch ein Licht Allahs geleitet, Angst haben vor der Strafe Allahs. Das sind die Gottesfürchtigen. Sie tun das, was sie tun, weil sie sich erhoffen, dass ein Tag kommen wird, wo Allah sie belohnen wird. Und sie halten sich fern von den Sünden, weil sie Angst haben vor der Strafe Allahs. Und deswegen werden sie am jüngsten Tag zu den Gewinnern gehören. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. An einem Tag, da wir die Gottesfürchtigen als eine geehrte Abordnung zum Allerbarmer versammeln und die Übeltäter wie eine durstige Herde zur Tränke zur Hölle treiben. So werden diese am jüngsten Tag dann sein. Und dann wird es eine Gruppe von Menschen geben, ein erschreckendes Bild. Und das soll sich jeder zu Herzen nehmen, der diese Eigenschaft innehat. Es wird am jüngsten Tag Menschen geben, die aussehen wie Menschen, aber sie werden so klein sein wie die kleinsten Ameisen und Angst haben, dass sie von den Menschen an diesem Versammlungsort niedergetreten werden. Wer sind diese Menschen an diesem Tag? Das sind diejenigen, die hochmütig waren. Diejenigen, die hochmütig waren. Schon wie Allah subhanahu wa ta'ala sie erniedrigt am jüngsten Tag. Die werden so klein sein wie die kleinsten Ameisen in Gestalt von Menschen. Und sie werden stets Angst haben, totgetreten zu werden, so wie sie hier auf dieser Erde die Leute und die Menschen unter ihren Füßen gestellt haben. Sie dachten immer, sie wären was Besonderes, besser als jeder andere. Nur weil sie vielleicht Macht hatten, oder weil sie Geld hatten, oder vielleicht ein Aussehen hatten, oder Muskeln hatten, oder irgendwas. Irgendwas brachte sie dazu, hochmütig zu sein. Und am jüngsten Tag, schau, wie erniedrigt sie Allah, wie er sie erniedrigen wird, am jüngsten Tag. Deswegen würden diese Leute dieses kennen, dass sie am jüngsten Tag so klein wie Ameisen sein werden, so werden sie gewiss hier auf dieser Erde ihre Nase in den Boden stecken und demütig sein vor dem Erhabenen Allah und niemals hochmütig sein gegenüber anderen draußen, sondern sie würden wissen, dass die Strafe Allahs gewaltig sein wird am jüngsten Tag. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, der bei Tirmidhi verzeichnet ist und von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, die Hochmütigen werden am Tag der Auferstehung versammelt als ganz kleine Ameisen, die Gestalt von Männern haben, die Erniedrigung überdeckt sie von allen Seiten. Demütig sind sie und erniedrigt werden sie an diesem Tag sein. Und zweifellos sind diese Phasen, die wir nun kennenlernen, gewaltig. Zu wissen, dass dort an diesem Tag drei Gruppen sein werden. Eine Gruppe, die reiten wird, möge Allah uns zu denen gehören lassen. Eine Gruppe, die zu Fuß gehen wird. Und eine Gruppe, die auf ihren Gesichtern gehen werden, die Sünder und die Ungläubigen, möge Allah uns davor bewahren. Und dann werden alle an diesem Versammlungsort ankommen, die gesamte Menschheit. Angefangen bei Adam a.s. bis zum Letzten. Wer von ihnen rechtschaffend war und wer auch nicht. Alle werden an diesem Ort versammelt sein. Und dann kommen die Engel herab. Und sie werden doppelt so viele sein wie die Menschen. Und dann werden sie die Menschheit umzingeln. Keiner wird mehr weggehen können. Und alle werden an diesem Tag, an diesem Ort stehen und auf ihre Abrechnung warten, dass der Erhabene Allah kommt und jeden Einzelnen von ihnen zur Rechenschaft zieht. Wie wird die Lage eines jeden Einzelnen dort sein an diesem Tag? Wie lange werden sie warten? Auf was werden sie warten? Das werden wir dann inshallah in der nächsten Khutbah kennenlernen. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.